wieder her. Es gibt niemand, er ist wieder her. Er ist stark und mächtig, er ist wieder her. Er ist für dich, steht auf und lasst uns ihn preisen. Wer ist wieder her? Wer ist wieder her? Es gibt niemand, er ist wieder her. Preis den Herrn, Jesus gebührt alle Ehre. Früh am Morgen, jeden Tag, spät bis in die Nacht, erheben wir den Namen unseres Herrn. Wer ist wieder Herr? Es gibt niemand, wer ist wieder Herr? Preist den Herrn, Jesus gebührt alle Ehre. Früh am Morgen, jeden Tag, spät bis in die Nacht.